Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte am 4. Juli eine Mitteilung mit folgendem Inhalt. Alle Parteimitglieder und Werktätigen, die sich zum 200-Tage-Kampf der Treue erhoben, vollbrachten mit dem Mut und Geist, im 70-Tage-Kampf der Treue einen großen Sieg errungen zu haben, im ersten Monat des Kampfes schöpferische und heroische Taten. Im großen Schaffenskampf für die Entwicklung mit eigener Kraft und im heftigen Feuer der Bewegung der Schaffung des Maljima-Tempels wurde die Selbstverteidigungskraft von Südkorea erneut nachhaltig demonstriert und in den Wirtschaftszweigen wie Elektroenergie, Kohlen- und Metallindustrie und Eisenbahnwesen wurden hintereinander große Erfolge erzielt. Auf großen Bauplätzen wie dem Bauplatz der Ryomyong-Straße in der Hauptstadt Pyongyang wurde ein blendendes Bautempo geschaffen. Dadurch wurde im Landesmaßstab der Plan für industrielle Bruttoproduktion im ersten Monat mit 120% übererfüllt. Alle Parteimitglieder und die gesamte Bevölkerung werden im Feuer der Schaffung des Maljima-Tempels den 200-Tage-Kampf siegreich beenden und dadurch den Geist des großen Kim Jong-un-Korea bei seiner Entwicklung zu einem starken sozialistischen Staat weltweit demonstrieren.